Die südkoreanische Zeitung Hangyore kritisierte am 17. Mai in einem Artikel eine geplante gemeinsame militärische Übung der südkoreanischen Armee. In Bezug auf die sogenannte gemeinsame Verteidigungsübung gegen die ballistischen Raketen, die Ende Juni in Hawaii unter Teilnahme von Südkorea, den USA und Japan stattfinden wird, behauptete die Zeitung, dass sie nicht einfach eine Übung gegen Raketen, sondern einer von den etappenweisen Schritten zum Dreieck-Militärbündnis sei.